von der Reform zum Reformchen, wie die Hartz-IV-Reform zerredet wurde. Als 1948-49 das Grundgesetz formuliert wurde, sah man einen wesentlichen Nutzen eines starken Organs der Länder darin, dass der Bundesrat als objektive und sachorientierte Kammer ein Gegengewicht zum politisierten Bundestag bilden könne, der von Anfang an stark von Parteiinteressen geprägt war. Von dieser Sachorientierung ist nach 75 Jahren nicht viel übrig. Heute ist der Bundesrat ein Ort, wo politische Vorhaben der Bundestagsmehrheit durch die Länder immer wieder blockiert oder verwässert werden, und zwar gar nicht mal immer im Interesse der Länder, sondern oft genug nur im Interesse der Parteien, die zwar im Bund in der Opposition sind, aber in ausreichend vielen Ländern mit in der Regierung sitzen. Was das in der Praxis bedeutet, sehen wir am Beispiel des Bürgergeldes. Anfang 2023 trat in Deutschland eine Reform in Kraft, in die vor allem die SPD ziemlich große Hoffnungen gesetzt hatte, das Ende von Hartz IV. 2005 hatte die rot-grüne Koalition unter dem damaligen SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder Arbeitslosengeld und Sozialhilfe neu aufgesetzt. Inoffiziell wurde die Reform nach dem Leiter der ausführenden Arbeitsgruppe, Peter Hartz, benannt. Ihr Kernpunkt? Wer als arbeitsloser Mensch keine neue Stelle fand, rutschte nach dem Ende des Arbeitslosengeldes rascher als vorher in die Sozialhilfe. Die hieß nun offiziell Arbeitslosengeld II, gefürchtet als Hartz IV. Zentraler Bestandteil von Hartz IV war ein Sanktionierungssystem. Wer ALG II beantragte, musste ständig neu beweisen, dass er oder sie sich auch genug um Arbeit bemüht, sonst drohten radikale Kürzungen. Die Reform war das Kernstück von Schröders Agenda 2010, mit der er die Konjunktur in Deutschland anfachen wollte. KritikerInnen sahen darin allerdings einen Verrat an sozialdemokratischen Werten. Auch aus einer rein ökonomischen Perspektive war Hartz IV umstritten. Zwar verschwanden bald die hohen Arbeitslosenzahlen aus den Statistiken. Dafür jedoch arbeiteten nun Millionen von Menschen volle 8 Stunden am Tag, verdienten aber so wenig, dass sie ihren Lebensunterhalt mit Geld vom Amt aufstocken mussten. Die Ampelkoalition plante daher im Jahr 2022 eine radikale Abkehr vom Hartz-IV-System. Menschen, die ins geplante Bürgergeld rutschten, sollten zum Beispiel nicht mehr gezwungen werden, in kurzer Zeit eine kleinere Wohnung zu finden, wenn die bisherige als zu groß galt. Auch sollten sie in den ersten 2 Jahren einen guten Teil ihres Ersparten behalten dürfen. Zentraler Bestandteil sollte schließlich eine sogenannte Vertrauenszeit zu Beginn der Leistungen sein. Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter sollten Menschen in den ersten 6 Monaten, in denen sie Bürgergeld beziehen, nur sehr eingeschränkt bestrafen können, wenn sie etwa nicht zu Terminen erschienen. Sowohl im Bundestag als auch bei den WählerInnen gab es eine breite Mehrheit für eine umfassende Reform der unbeliebten Hartz-IV-Gesetze. Die Reformvorschläge, die die Bundesregierung im September 2022 in ihrem Gesetzentwurf vorlegte, wären tatsächlich weitreichend gewesen. Doch trat im Januar 2023 lediglich ein Reformchen in Kraft. Denn ausgerechnet die meist wirkungslosen, aber für die Betroffenen oft brutalen Sanktionen blieben weitgehend bestehen. Warum wurde trotz breiter Mehrheit im Bundestag für die ursprüngliche Fassung nur ein Bruchteil der Reformvorschläge letztlich Gesetz?